Hallo, ich bin der Rainer Tirsler, ich bin hier in Polen. Wir sind hier bei einer außergewöhnlichen Konferenz. Ihr könnt alles in der Beschreibung lesen, das Link hier klicken und wir werden eine tolle Zeit haben hier 3 Tage lang in Polen. Tschüss!